gesehen. Und seitdem kann ich nichts verstehen. Jetzt kribbelt es in meinem Bauch. In meinem Kopf und in den Füßen auch. Dass es sowas gibt. In Fachkreisen nennt man Dieb. Ich wollte nie einen Gedanken daran verlieren. Warum muss mir sowas passieren? Nein, nein, nein, nein. Meine Kolben gehört mir ganz allein. Nein, nein, nein, nein. Bei mir kann sowas nicht sein. Nein, nein, nein, nein. Mein Nutzen gehört mir ganz allein. Nein, nein, nein, nein. Bei mir kann sowas nicht sein. Nicht sein. Ich halte mir jetzt die Augen. Ganz allein.